Gott ist mein Hort, er birgt mich gut, ein starker Fels im wilden Sturm. Fest steht er, braust auch hoch die Flut, ein starker Fels im wilden Sturm. Ja, Jesus will ich trauen, denn er ist mein Fels, er ist mein Fels, er ist mein Fels. Ja, Jesus will ich trauen, denn er ist mein Fels, ein starker Fels im wilden Sturm. Im Sonnenbrand ein kühler Schutz, ein starker Fels im wilden Sturm. Bei Nacht dem stärksten Feind sein Trotz, ein starker Fels im wilden Sturm. Ja, Jesus will ich trauen, denn er ist mein Fels, er ist mein Fels, er ist mein Fels. Ja, Jesus will ich trauen, denn er ist mein Fels, ein starker Fels im wilden Sturm. Wenn er gebeut wird, still das Meer, ein starker Fels im wilden Sturm. Ich fürchte nichts, mich schützt der Herr, ein starker Fels im wilden Sturm. Ja, Jesus will ich trauen, denn er ist mein Fels, er ist mein Fels, er ist mein Fels. Ja, Jesus will ich trauen, denn er ist mein Fels, ein starker Fels im wilden Sturm. O lieber Fels, o Heiland mein, o starker Fels im wilden Sturm. Ich flieh zu dir, du birgst mich fein, du starker Fels im wilden Sturm. Ja, Jesus will ich trauen, denn er ist mein Fels, er ist mein Fels, er ist mein Fels. Ja, Jesus will ich trauen, denn er ist mein Fels, ein starker Fels im wilden Sturm.